Book 2 89 89 Imperativ 1 Imperativ 1 Imperativ 1 Kamu pemalas. Jangan malas. Du bist so faul. Sei doch nicht so faul. Du bist so faul. Sei doch nicht so faul. Kamu tidur sangat lama. Jangan tidur terlalu lama. Du schläfst so lang. Schlaf doch nicht so lang. Du schläfst so lang. Schlaf doch nicht so lang. Kamu datang sangat terlambat. Jangan datang terlambat. Du kommst so spät, komm doch nicht so spät. Du kommst so spät, komm doch nicht so spät. Kamu tertawa terlalu keras. Jangan tertawa terlalu keras. Du lachst so laut. Lach doch nicht so laut. Du lachst so laut. Lach doch nicht so laut. Kamu bicara terlalu pelan. Jangan bicara terlalu pelan. Du sprichst so leise. Sprich doch nicht so leise. Du sprichst so leise. Sprich doch nicht so leise. Kamu minum terlalu banyak. Jangan minum terlalu banyak. Du trinkst zu viel. Trink doch nicht so viel. Du trinkst zu viel. Trink doch nicht so viel. Kamu merokok terlalu banyak. Jangan merokok terlalu banyak. Du rauchst zu viel. Rauch doch nicht so viel. Du rauchst zu viel. Rauch doch nicht so viel. Kamu bekerja terlalu keras. Jangan bekerja terlalu keras. Du arbeitest zu viel. Arbeite doch nicht so viel. Du arbeitest zu viel. Arbeite doch nicht so viel. Kamu menyetir terlalu kencang. Jangan menyetir terlalu kencang. Du fährst so schnell. Fahr doch nicht so schnell. Du fährst so schnell. Fahr doch nicht so schnell. Silahkan berdiri, Pak Müller. Stehen Sie auf, Herr Müller. Stehen Sie auf, Herr Müller. Silahkan duduk. Pak Müller. Setzen Sie sich, Herr Müller. Setzen Sie sich, Herr Müller. Tetaplah Anda duduk, Pak Müller. Bleiben Sie sitzen, Herr Müller. Bleiben Sie sitzen, Herr Müller. Bersabarlah Anda. Haben Sie Geduld. Haben Sie Geduld. Nikmati saja waktu Anda. Nehmen Sie sich Zeit. Nehmen Sie sich Zeit. Anda tunggu sebentar. Warten Sie einen Moment. Warten Sie einen Moment. Berhati-hatilah. Seien Sie vorsichtig. Seien Sie vorsichtig. Tepatlah waktu. Seien Sie pünktlich. Seien Sie pünktlich. Jangan bertindak bodoh. Seien Sie nicht dumm. Seien Sie nicht dumm.